Langeweile. Gelangweilt lehnte er sich in seinem Bürostuhl nach hinten. An diesem Abend war so gut wie nichts los, seine Freunde waren alle anderweitig beschäftigt und was auch immer sonst er hätte tun können, interessierte ihn nicht. Auf keinen der Filme in seiner Sammlung hatte er Lust und anderen wusste er auch nicht so recht, was er tun sollte. Musik wollte er auch keine hören. Und die Aussicht darauf, morgen früh in die Vorlesung zu müssen, füllte ihn auch nicht mit übermäßiger Begeisterung. Seufzend stieß er sich ein wenig von seinem Schreibtisch ab, ließ den Bürostuhl ein wenig zurückrollen und stand auf. Langsam ging er zu seinen staubigen Bücherregalen, ließ seine Augen über die teils schon recht abgegriffenen Bände wandern. Alles Romane, nichts, das ihn entfesseln konnte. Schließlich gelangte er in die Sektion, die er heimlich Geschenkehölle nannte. Hier verwahrte er die zahlreichen, gut gemeinten, aber leider absolut furchtbaren oder unangenehmen albernen Bücher, die er zu verschiedenen Anlässen geschenkt bekommen hatte. Zu furchtbar, um sie wirklich zu lesen, aber es wäre unhöflich gewesen, sie wegzuwerfen. Eines der Bücher war ein gesellschaftskritisches Werk, das behauptete, dass die Schuld am Untergang der westlichen Kultur beim Fernsehen zu finden war. Geschrieben von dem Redakteur einer Zeitschrift, die er an seinen guten Tagen als ausgekochte Pferdescheiße bezeichnete. Dann blieb sein Blick schließlich an einem braunen, umschlaglosen und recht alt erscheinenden Buch hängen. Sein Onkel hatte es ihm aus unerfindlichen Gründen von einem Bücherflohmarkt mitgebracht. Das Buch war in einer Sprache und mit Schriftzeichen geschrieben, die er nicht einmal kannte. Die seltsamen Kringel, Kreise und scharfen Striche ähnelten keiner Schriftart, die er gesehen hatte. Als er seinen Onkel danach gefragt hatte, hatte dieser nur erwidert, dass er glaubte, dass ihn das Buch interessieren würde. Er hatte eine möglichst höfliche Antwort gegeben und das Buch war anschließend im besagten Regal gelandet. Aus einem Impuls heraus und weil er eben nichts Besseres zu tun hatte, griff er sich das Buch heraus, ging zu seiner Ledercouch und ließ sich sein Buch auf dieses fallen. Er öffnete das Buch und begann ein wenig darin zu blättern. Die Seiten waren sehr offensichtlich recht alt und nach einer Weile erkannte er mit einer gewissen Verblüffung, dass die Schriftzeichen von Hand geschrieben worden sein mussten, allerdings deren präzise, dass es ihm zunächst gar nicht aufgefallen war. Unter Umständen hatte das Buch vielleicht doch einen gewissen Wert, möglicherweise geschichtliche Aufzeichnungen aus einem fernen Land. Oder es handelte sich um Kochrezepte, wie er gedanklich einen Moment später hinzufügte. Wie auch immer, in jedem Fall konnte er nicht damit anfangen. Er setzte sich auf und wollte das Buch bereits zuklappen, als ein Blick auf eine Seite fiel, die bei der Bewegung aufgeschlagen worden war. Auf dieser Seite war eine eigenartige Zeichnung eines seltsam formlos erscheinenden Objekts zu erkennen. Es fiel ihm schwer, die Linien zu folgen. Er blinzelte irritiert, schloss die Augen einen Moment und versuchte es erneut. Es schien, als wäre eine Art Kreatur darauf abgebildet, allerdings so gezeichnet, dass es den Augen schwer fiel, sich darauf zu fokussieren und Details zu erkennen. Offenbar hatte sich irgendein Illusionskünstler einen Scherz erlaubt. Er hatte online schon ein paar dieser Dinge gesehen, dies war allerdings die erste von Hand gemachte Version, die er gesehen hatte. Er blätterte noch ein wenig weiter durch das Buch und fand einige weitere ähnliche Zeichnungen. Vielleicht sollte er ein paar Seiten scannen auf Reddit packen. Vielleicht fand er dort jemanden, der das Ganze übersetzen konnte und ihm sagen konnte, worum es ging. Kochrezepte fielen vermutlich heraus. Doch damit endeten die interessanten Dinge, die er mit dem Buch anstellen konnte, auch schon wieder. Er legte es auf den Couchtisch und streckte sich aus. Die Langeweile kehrte zurück. Er holte sein Smartphone heraus, warf einen Blick auf Twitter, doch die interessanteren Leute schienen heute Besseres vorzuhaben und der Rest unterhielt sich übers Fernsehen. Er gähnte leise und beschloss, eine Runde zu schlafen. Vielleicht würde er doch noch eine halbwegs interessante Beschäftigung finden. Als er erwachte, war es ungewohnt dunkel. Irritiert rieb er seine Stirn. Er konnte sich nicht erinnern, das Licht ausgemacht zu haben. Er sah zu seinem Laptop und stellte fest, dass auch die Leuchten des Ladekabels aus waren. Genervt stöhnte er auf. Der Strom musste ausgefallen sein. Oder jemand hatte irgendeinen Unsinn getrieben und die Sicherung war rausgeflogen. Bis der Hausmeister hier ankam und die wieder reinmachte, konnte es eine Weile dauern. Dann konnte er sich auch gleich wieder hinlegen. Gelangweilt starrte er an die Decke. Vermutlich konnte er morgen früh seinen Kommilitonen berichten, wie viele Erhebungen am Putz an der Decke er hatte zählen können, bevor das Licht von draußen zu schwach wurde. Ein wenig irritiert bemerkte er nach einer Weile einen etwa fingernagelgroßen schwarzen Fleck an der Decke. Er war flach, also kein Insekt. Bei näherem Hinsehen schien es mehr ein Loch zu sein. Doch er war sich sicher, dass er zumindest vor dem Stromausfall noch kein Loch in der Decke gehabt hatte. Waren die Leute in der Wohnung irgendwie durchgedreht und hatten durch die Decke gebohrt? Irritiert stand er auf und sah auf den Boden, konnte aber keinen Staub erkennen, der unweigerlich hätte herabfallen müssen. Schulterzuckend stellte er sich auf die Couch, um näher an die Decke zu kommen und in das Loch hineinschauen zu können, in der Hoffnung, eine Erklärung zu finden. Irritiert bemerkte er, dass das Loch größer zu werden schien, als er näher kam. Mehr, als durch den reinen optischen Effekt zu erklären war. Als er hindurchsah, war es so groß wie seine Faust. Dahinter war nur Schwärze. Innerlich schalt er sich. Was hat er denn von einem Loch in der Decke erwartet? Doch noch wandte es ihn nicht sofort ab. Irgendetwas in seinem Hinterkopf machte sich gerade darüber lustig, dass er so gelangweilt war, dass selbst ein Loch in der Decke ihn zu faszinieren vermochte. Einen Augenblick später glaubte er jedoch etwas in dem Loch zu erkennen. Irritiert versuchte er ein wenig näher heranzukommen. Er spürte, wie sein Blick durch die Schwärze glitt und entfernt etwas erkannte, an dem er sich fokussieren wollte. Das Objekt schien näher zu kommen, und nach einer Weile erkannte er, dass es sich um eine Stadt zu handeln schien. Graue Türme stiegen aus ihr empor, sonderbar und doch seltsam vertraut aussehend. Scharfkantige Häuser in demselben Grau. Doch trotz aller Seltsamkeiten erschien es ihm so, als hätte er die Stadt schon tausende Male gesehen. Trotz des geradezu unirdischen Erscheinungsbildes, geradezu langweilig. Ein wenig verwirrt stellte er fest, dass sich von seinem Winkel aus in der Stadt zu befinden schien. Er glitt weiter durch die Straßen, sein physischer Körper nur noch eine entfernte Erinnerung. Die Stadt schien völlig leer zu sein, verlassen. Sie erweckte den Eindruck, dass ihre Bewohner sie schon vor Urzeiten aufgegeben hatten. Dennoch hatte er das seltsame Gefühl, dass nicht nur er hier war, dass etwas hereinkam, die Stadt befüllte, dass etwas hereinsickerte, das vorher nicht da gewesen war. Er wandte sich um. Die Stadt schien sich zu verdunkeln. Die Langeweile verschwand, ausgefüllt von etwas anderem. Ein Gefühl der Furcht nicht unähnlich und doch anders, tiefergehend. Angst vor etwas Fremden, doch nicht so, wie man vielleicht bei Unverständnis einer anderen Kultur reagieren würde. Etwas sagte ihm, dass alles an dem, was hier eindrang, falsch war. Er erkannte, dass sie hier weg musste. Diesen Ort verlassen musste, bevor das, was auch immer hier war, eindrang, vollständig da war. Es kostete ihn alle Kraft, die er aufbringen konnte, um seinen Blick endlich zu lösen. Zu entkommen. Doch er schaffte es. Sofort sprang er von der Couch, eilte zur Tür, riss sie auf, warf sie hinter sich ins Schloss und trat in den Flur heraus, in dem ein schwaches, gelbes Licht brannte. Ohne weiter darauf zu achten, ging er die Treppe hinunter, öffnete die Haustür und ging hinaus. Tief durchatmend sah er hinauf in den Nachthimmel und stockte. Über ihm war noch immer das Loch. Einen Moment später begriff er. Er hatte etwas in sich eindringen lassen. Etwas, das durch eine Lücke, die er versehentlich gerissen hatte, in diese Welt einzudringen versuchen würde. Etwas, das niemals hier sein durfte. Etwas, das er niemals hineinlassen durfte. Was auch immer das erfordern würde.